Gitarre im Sand, total verrannt, überall leere Büchsen von Bier. Nichts mehr los, nichts zu tun, das Herz ist klamm und die Hände so nass. Niemand weiß, wie man ein Feuer entfacht, alles verlernt, mundtot gemacht. Ihr habt es wieder geschafft. Dieses Mal hat ein Bananentraum die Mäuler gestoppt. Eine Staude getroffen. Es ist immer das Gleiche, wie man legt die Hand an und verkündet. Man legt die Hand an dich. Man legt die Hand an dich. Man legt die Hand an dich. An sich legt man die Hand an dich. Man legt die Hand an dich, an sich legt man die Hand an dich.